Das gerade eben war Cormac, ein DJ aus Dublin, der mit Doorsteps gerade eine Platte veröffentlicht hat, auf der eine Handvoll ziemlich beachtlicher Gastsängerinnen und Gastsänger mit dabei hat. Bei Baika ist zum Beispiel dabei, dann Speech de Belle, Irvin Welch, Mika P. Hinson und bei dem Song gerade eben Drown Me war Vivian Long zu hören. Wie gesagt, Cormac, mit dem Album Doorsteps. Ihr hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Senderkombinat. Hier geht's weiter, wie gewohnt in der zweiten Stunde mit den Konzerttipps. Und erstmal von meiner Seite eine große Entschuldigung. Ich habe letzte Woche an dieser Stelle ein paar Konzerttipps durchgegeben fürs Hafenklang. Zwei Stück nämlich, also vier waren es glaube ich insgesamt fürs Hafenklang. Und zwei davon finden erst im Januar statt. Ich habe mich da im Monat vertan, als ich mir die Termine aufgeschrieben habe. Und ja, tut mir leid, falls irgendwie vor geschlossener Tür stand oder eine ganz andere Veranstaltung stattfand. Ich kann euch immer nur raten, guckt nochmal in die Tagespresse, guckt online auf der Seite der Läden, wenn irgendwas hier mitbekommt, was laufen soll. Ich mache das auch nur so nebenbei, muss ich ganz ehrlich sagen, und kann mich da schnell mal vertun. Und ganz ehrlich, Konzerttermine rausschreiben macht nicht wirklich richtig viel Spaß. Das über die Jahre weg hier zu machen, das ist klar, das ist so ein bisschen Business as usual, und da kann schnell mal ein Fehler passieren. Also sorry, wenn es irgendwie euch erwischt hat. Ich habe übrigens eine E-Mail bekommen von einem der Hörer. Vielen Dank dafür, fürs Aufmerksam machen. Besser wäre es natürlich noch, wenn man anruft, dann habe ich das gleich hier sozusagen, kann es gleich korrigieren und muss es nicht in der Sendung später machen. Aber trotzdem super, dass das dann irgendwie dann doch ein bisschen Feedback und Rückkopplung gibt von eurer Seite. So, was läuft die Woche in Hamburg? Nicht viel, weil natürlich Weihnachten vor der Tür steht, und wir starten mit Samstag, den 27.12. Da spielt die Liga der gewöhnlichen Gentlemen im Knust. Von ihrem aktuellen Album Alle Ampeln auf Gelb kommt hier Alleine auf Partys. Allein und lade mich gern selber ein. Nicht ganz fair und nicht ganz fein. Doch gibt es Getränke und was komm ich rein? Laute Musik und dicker Rauch. Das ist, was ich manchmal brauch. Ich steh dann in der Küche rum, höre Gespräche und beobachte Sturm. Alleine auf seine Frau sieht spitze aus und sie streckt dann aus die Fühler nach einem bärtigen Schauspieler. Woher kenn ich den nochmal? Aus unserer Charlie, auch egal. Die zwei scheinen sich zu verstehen. Werden sie zusammen nach Hause gehen? Genau wie ich steht er allein. Und auf dieser Begebenheit sucht er nach Gelegenheit. In der Küche stehen zwei junge Frauen. Die eine ist hübsch anzuschauen. Der Mann nimmt einen Schluck und dann spricht er eben. Nicht mal ihre Namen nennen. Und sie entwerfen tolle Sachen, um die Reichen schön zu machen. Wenn die Leute laut angeben, wenn sie Schwanz urinieren oder sich aufregen, sich betrinken und dann übergeben, vergessen die Sorgen und fangen zu leben. Alleine auf Partys. Alleine auf Partys, ich gehe allein. waren die Beobachtungen des Partygängers Carsten Friedrich. Der hat früher mal bei den Fünf Freunden mitgespielt, dann auch bei Superpunk, jetzt aktuell bei Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und mit dieser Band spielte er am Samstag, den 27.12. im Knust, eben gerade allein auf Partys vom aktuellen Album Alle Ampeln auf Gelb. Und das wird sicherlich eine ganz spannende, runde Geschichte. Die Band live immer auf jeden Fall sehr vergnügsam. Auch die nächsten beiden Konzerttipps, die ich noch für euch habe, sind alles Bands aus Hamburg. Zum Beispiel Hundreds, das sind die beiden Geschwister Eva und Philipp Milner, haben in diesem Jahr mit Aftermath ihr zweites Album veröffentlicht und spielen live im Grünspan am Montag, den 29.12. Hier kommt der Titelsong von ihrem aktuellen Album. At the dead end of our street, there still are shadows of former selves. What I sense in this, I cannot tell, 'cause I grew up. The quiet trees had moved our feet into the green. We sat for days amazed and horrified of being thank you. Das waren Hundreds, der Song vom gleichnamigen Album. Und die beiden Geschwister aus Hamburg spielen am Montag, den 29. Dezember im Grünspan. Ebenfalls Montag dann noch ein weiteres Konzert, und zwar von Bernd Begemann und die Befreiung. Der spielt im Knust. Und hier der alte Gassenhauer, die Slums von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. In diesem Stadtteil ging alles klar, bis die Musik weg war und die Klamottenläden kamen. Nun schaut sie euch an, sie leben gefangen nach patrizischen Planen, Holzdielen gefrästen, Altbaupalästen von Stuck und Zierat aus dem Antiquariat. Erdrückt, verrückt, 3000 Miete im Monat ist ein Schnäppchen. Also schau dich um mit Comfort Food-Häppchen. In Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Belästigt vom eigenen Golden Retriever, gefestigt in Barberjacken-Kollektiven, trotzen sie der Gischt und sie trotzen den Prolls. Der Range Rover ist vielleicht ein bisschen zu groß, doch es macht Spaß, ihn zu fahren. Und Schatz, wir haben ja noch ein paar spritsparende Zweitwagen. Es ist unmöglich, nicht herablassen, mit Verkäufern zu sprechen. Es ist unmöglich, nicht herablassen, mit Verkäufern zu sprechen. Das ist genetisch, das ist genetisch. In Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Jetzt, wo ihr gelernt habt, wie hart es hier ist, appellieren wir an euch, haltet nichts zurück. Sendet all euren Schmutz und all euren Müll, bis sie die Lage verstehen, bis sie sich selbst wieder fühlen. In Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. In den Slum ist von Eppendorf, in Slum ist von Eppendorf, in Slum ist von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Tja, die Slums von Eppendorf, die ja Jungs und Mädels vom Stadtteil. Ein bisschen aufs Korn genommen hier von Bernd Begemann und die Befreiung. Er spielt live mit seiner Band am Montag, den 29. Dezember im Knust. Und das war's dann auch schon mit den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Viel ist nicht los. Drei Hamburger Bands, die es wagen, auf Tour zu kommen. Und naja, ich glaube, es gibt ja auch viele andere Dinge, die man tun kann zwischen den Jahren. Freunde treffen, Partys feiern, abhängen, was auch immer. Hier geht's weiter beim Sunday Service mit Musik von Bell Gardens, denn da verbirgt sich Kenneth James Gibson. Der hat früher mal bei den Fairy Things oder auch bei 8 Frozen Modules mitgemacht. Bell Gardens ist eine neue Band. Slow Dawns for Lost Conclusions heißt das aktuelle Album von ihm. Und hier kommt der Song Darker Side of Sunshine. Thank you. Your best and worst. Mother, an ocean is raining down. Still your garden dies from thirst. And you lay yourself down a bully to the brain. And all the world's words can tell you that you're sane. Homeless beneath the devil's moon, I find comfort in the dirt. I don't get dead, no, I check in the dreaming last hour. And you lay yourself down. And you lay yourself down, the bullet to the brain. And all the world's words can tell you that you sing, sing, sing. Oh, misery is changed. As a grave. Oh, father, you're drunk. Das gerade eben waren Eves. Die haben vor kurzem mit As Old As The Grave an EP veröffentlicht, von der wir auch schon mal hier den Titelsong hörten beim Sunday Service. Davon eben nochmal die B-Seite Alone in My Mind. Und weiter geht es mit Gentle Friendly. Die haben im Sommer auf Fat Cat eine Platte veröffentlicht. Kawa Ioa heißt die. Was immer das heißen mag, klingt so ein bisschen hawaiianisch, wenn ihr mich fragt. Aber so genau wüsste ich es auch nicht. Ja, Gentle Friendly hier zu hören mit No Future. Hold tight, dusty sky. großes Gefühlskino hier mit den Rivulets. Ihr Song Your Own Place to Ruin vom neuesten Album I Remember Everything. Die Rivulets, eine Band um dem sehr sympathischen Nathan Amundsen, gibt es auch schon seitdem ich so halbwegs denken kann. Nein, so lange nicht vielleicht, aber ich schätze mal so 15 Jahre haben die auch schon auf dem Buckel, haben viele tolle Platten veröffentlicht. In letzter Zeit ist es ein bisschen rar geworden um die Band. Wahrscheinlich auch, weil diese Art von Musik nicht mehr so richtig aktuell und trendy ist und die Bands schon Schwierigkeiten haben, Plattenlabel zu finden, das Ganze aufzunehmen, auf Tour zu gehen. Davon zu leben ist, glaube ich, überhaupt nicht möglich. Und das nebenbei als Hobby zu machen, das ziert natürlich mit den Jahren und da hat man irgendwann auch vielleicht keine Lust mehr zu. Deshalb umso schöner, dass die Band wieder mit einem neuen Album hier am Start ist. Als nächstes Arch Garrison, eine Band aus England. Die Mitglieder heißen Craig Fortnum und James Larcombe, spielen ansonsten auch bei diversen anderen Bands mit, unter anderem beim North Sea Radio Orchestra. Aber als Arch Garrison haben sie gerade mit I Will Be a Pilgrim eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Titelsong. Thank you. schöner Song hier von Arch Garrison vom Album I Will Be a Pilgrim hörten wir Everything All. Ich hatte euch vorhin anderen angekündigt, aber das habe ich mich vertan in der Zeile. Everything All war der richtige, den ich hier euch gerade vorspielen wollte. Ansonsten auch die Playlist immer nachzulesen, wenn ihr möchtet, auf der Homepage unter sundayservice.de. Und wenn ihr wollt, ihr könnt euch auch die Playlist per E-Mail zuschicken lassen, dann müsst ihr nicht extra ins Netz gehen dafür und in eurem Webbrowser die Adresse eintippen. Pünktlich nach der Sendung landet immer die Playlist in eurem Briefkasten. Wenn ihr wollt, elektronisch einfach mir eine E-Mail schicken, mail@sundayservice.de, dann kommt ihr automatisch in meinen Verteiler rein. Und da gibt es manchmal auch noch ein paar andere Dinge mit Konzerttipps und so weiter und so fort, die dann dort rumgeschickt werden. Manchmal auch Wohnungen, die zu vermieten sind, allerdings eher selten, aber auch schon mal vorgekommen, das Ganze, die Sundayservice Wohnungsbörse dann sozusagen. Hier geht's weiter mit den Growlers von ihrem Album Chinese Foundation, hören wir Not the Man. Hörten wir eine Band aus Kalifornien, die mit Chinese Foundation im September eine neue Platte veröffentlicht haben. Davon hörten wir Not the Man. Die Platte erschien bei der dicken Katze bei Fat Cat Records, einem Label aus England, welches eigentlich damals anfing, elektronische Musik rauszubringen und zwischen eigentlich fast nur noch wirklich klassischen Gitarren-Indie-Kram bei sich im Labelstall hat, aber eigentlich immer relativ gute Sachen. Auch die nächste Platte ist dort erschienen, The Twilight Sad. Die kommen aus England und ihr Album mit dem Titel Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave hören wir hier mit dem Song Pills I Swallow. Fetish Trail waren das gerade eben. Dann verbirgt sich ein gewisser Johnny Lynch aus England. Der hat gerade mit Secret Sounds Volume 1 and 2 ein Doppelalbum veröffentlicht. Davon war Secret Sound Number 7 zu hören. Und hier kommen Deerhoof vom Album La Isla Bonita, ihr neuestes Werk, ihr Song Big House Walls. Made you go down, rewrote your book.